Verehrte Hörerinnen und Hörer, im Januar möchten wir Ihnen das komplette Hörspielschaffen von Samuel Beckett vorstellen. Heute senden wir sein zweites, 1959 entstandenes Stück Aschenglut. Auch dieses Hörspiel wird begleitet von einem Essay von Marit Kiczyrski. 1959 schrieb Samuel Beckett sein zweites Originalhörspiel Aschenglut. Mit dem Hörspiel Erstling, Alle, die da fallen, hatte 3 Jahre zuvor seine praktische Erfahrung als Radioautor begonnen. Die zunächst intuitive Annäherung an das akustische Medium des Unsichtbaren hatte ihm Ausdrucksmöglichkeiten verschafft, über die er vorher nicht verfügte. Förderlich war dabei vor allem die Zusammenarbeit mit dem Londoner Regisseur Donald McWhinney. Ermuntert von den Verantwortlichen des dritten Programms der BBC, hatte Beckett nach seinem Hörspieldebüt Teile seiner Prosawerke zur Sendung freigegeben. Im Dezember 1957 strahlte die BBC 2 Beckett-Texte aus. Eine Lesung aus dem im Jahre 1947 geschriebenen Roman Molloy und eine Woche danach unter dem Titel The Meditation eine aus dem kurzen um 1956 entstandenen Prosatext, der heute aus einem aufgegebenen Werk heißt. Beide Lesungen waren mit Musik des Komponisten John Beckett, einem Cousin des Autors, umrahmt. Der Sprecher war Patrick McGee, der bereits bei der BBC-Produktion des ersten Hörspiels mitgewirkt hatte. McGees Stimme beeindruckte Beckett dermaßen, dass er gleich einen neuen Text für das Radio begann. Ursprünglich sollte ein Hörspiel für McGee mit Musik von John Beckett daraus werden. Nach kurzer Zeit aber brach Beckett die Arbeit ab. Im Brief an seinen amerikanischen Verleger Barney Rossett schrieb er Ende Dezember 1957: Erregt von den McGee-Lesungen habe ich die ganze Zeit versucht, einen neuen Text fürs dritte Programm zu schreiben, komme aber nicht recht dazu. Da ist etwas in meinem Schreiben auf Englisch, das mich verzweifelt macht, kann damit nicht fertig werden. So etwas wie das Fehlen jeglicher Beschränkungen. Anfang 1958 beginnt Beckett aufs Neue mit McGee Monolog. Nicht mehr als Hörspiel mit Musik, sondern als ein Bühnenstück. Er konzipiert das Stück als Dialog zwischen einem älteren Mann und seinem Gedächtnis, das als Stimme der Vergangenheit auf einem Tonband gespeichert ist. Dieses Stück als Crabbe's Lost Tape, das letzte Band im Oktober 1958 uraufgeführt, bestätigte Becketts avancierte Stellung in der zeitgenössischen Theater-Avantgarde. Erst Anfang 1959 widmet sich Beckett wieder der Arbeit an einem Hörspiel, Aschenglut. Der lange Monolog eines alten Mannes, der am Meeresstrand gegen das Geräusch der Brandung seine Geschichten fabuliert und Stimmen der Vergangenheit heraufbeschwört. Ähnlich wie Alle, die da fallen, entstand Aschenglut sehr zügig. Das fertige Manuskript traf bei der BBC schon Mitte Februar 1959 ein. Die französische Übersetzung kam einige Monate später. Beide Fassungen erschienen Ende 1959 im Druck, erst einige Monate nach der Ursendung durch die BBC. Die Regie übernahm auch diesmal Donald McWhinney. Die Hauptrolle spielte Patrick McGee. Nach den Wortaufnahmen, die mit 24 Studiostunden länger dauerten als bei der BBC üblich, wurden die Geräusche im Radiophonic Studio bearbeitet. Natürliche Geräusche der Meeresbrandung auf einem Kiesstrand wurden mit orgelähnlichen elektronischen Klängen abgemischt. Die Ursendung der Produktion fand am 24. Juli 1959 statt. Beim Wettbewerb um den wichtigsten internationalen Rundfunkpreis Prix Italia, der damals in Sorrent ausgetragen wurde, wurde Aschenglut mit dem Spezialpreis der Radio Televisione Italiana, dem Prix RAI, ausgezeichnet. Dieser Preis gehört zu den wenigen, die Beckett persönlich entgegennahm. Im deutschsprachigen Raum entstanden damals 2 Produktionen. 1961 realisierte Axel Corti Aschenglut beim Norddeutschen Rundfunk in einer Koproduktion mit dem Österreichischen Rundfunk. Die deutsche Erstsendung dagegen, im Südwestfunk Baden-Baden als Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk realisiert, wurde schon am 6. Oktober 1959, also knapp 4 Monate nach der Ursendung, ausgestrahlt. Der Gastregisseur kam aus London. Es war Donald McWhinney, der auch die BBC-Produktion realisiert hatte. Sie orientierte sich an der englischen Originalproduktion, allerdings mit unterschiedlicher Qualität der Klänge und Geräusche. Die Klang- und Musikkompositionen für Klavier, Hammond-Orgel und Perkussionsinstrumente wurden von Johannes Aschenbrenner geschrieben. Die Hauptrolle sprach Hans Mahnke. Sie hören nun Aschenglut. Hörspiel von Samuel Beckett in der Übersetzung von Erika und Elmar Tophofen. Musik Johannes Aschenbrenner. Regie Donald McWhinney. Mein Vater, zurück von den Toten, um bei mir zu sein. Als ob er nicht gestorben wäre. Nein, bloß zurück von den Toten, um bei mir zu sein an diesem seltsamen Ort. Kann er mich hören? Ja, er muss mich hören. Damit er mir antworte. Nein, er antwortet mir nicht. Nur um bei mir zu sein. Dies Geräusch, das du hörst, ist die See. Ich sage, dies Geräusch, das du hörst, ist die See. Wir sitzen auf dem Strand. Ich erwähne es, weil das Geräusch so seltsam ist. So anders als das Geräusch der See, dass wenn du nicht wüsstest, woher es rührte, du auch nicht wüsstest, was es wäre. Hufe. Hufe! Nochmal! Ihm beibringen, auf der Stelle zu treten, es mit Stahl beschlagen, im Hof anbinden und den ganzen Tag stampfen lassen. ein 10-Tonnen-Mammut zurück von den Toten mit Stahl beschlagen und die Welt zertrampeln lassen. Hör dir das an. Höre nun das Licht. Du liebtest immer Licht, kurz nach Mittag. Und die ganze Küste im Schatten und die See bis zum Eiland. Du mochtest nie auf dieser Seite der Bucht leben. Du wolltest Sonne überm Wasser zum abendlichen Bad, das du einmal zu oft nahmst. Aber als ich dein Geld kriegte, zog ich zur anderen Seite, wie du vielleicht weißt. Wir fanden deinen Körper nie wieder, weißt du? Das verzögerte die Testamentsvollstreckung unverzeihlich lange. Sie sagten, es gäbe keine Beweise dafür, dass du uns allen nicht davongelaufen seist und gesund und munter unter falschem Namen zum Beispiel in Südamerika lebtest, was Mutter sehr vergrämte. Ich bin darin wie du, kann nicht davon lassen. Aber ich gehe nie hinein. Nein. Ich glaube, zum letzten Mal bin ich mit dir hineingegangen. Nur bei ihr sein. Heute ist sie ruhig, aber ich höre sie oft oben im Haus und unterwegs und beginne zu sprechen. Oh, gerade laut genug, um sie zu übertäuben. Niemand merkt es. Aber nun würde ich sprechen, ganz gleich, wo ich wäre. Ich fuhr einst in die Schweiz, um von dieser verfluchten Sache loszukommen. Und ich hörte während der ganzen Zeit, die ich da war, nie auf. Früher brauchte ich niemanden. Nur zu mir selbst. Geschichten. Eine war großartig. Über einen alten Kerl namens Bolton. Ich beendete sie nie. Ich beendete keine von ihnen. Ich beendete nie etwas. Alles ging immer weiter für immer. Bolton. Bolton. Dort am Feuer. Am Feuer und alle Fensterläden. Nein, Vorhänge, Vorhänge. Alle Vorhänge zugezogen. Und das Licht, kein Licht, nur das Licht des Feuers. So sitzt er in dem... Nein, er steht. Steht er dort auf der Kaminmatte im Dunkeln am Feuer. Mit den Armen auf dem Sims. Und dem Kopf auf den Armen. So steht er dort und wartet im Dunkeln am Feuer in seinem alten roten Schlafrock. Und keinerlei Geräusch im ganzen Hause. Nur das Geräusch des Feuers. So steht er dort in seinem alten roten Schlafrock, der jeden Augenblick Feuer fangen kann, wie einst, als er ein Kind war. Nein, das war sein Schlafanzug. So steht er dort und wartet im Dunkeln. Kein Licht, nur das Licht des Feuers. Und keinerlei Geräusch. Nur das Feuer. Ein alter Mann in großer Not. Dann schellt es an der Tür. Und er geht hinüber ans Fenster und schaut zwischen den Vorhängen hinaus. Feiner alter Kerl, sehr groß und stark. Helle Winternacht, Schnee überall, bittere Kälte, weiße Welt. Zedernzweige neigen sich unter der Last. Und als dann der Arm sich hebt, um nochmal zu schellen, erkennt er Holloway. Ja, Holloway. Erkennt er Holloway, geht hinunter und öffnet. Draußen alles still, kein Geräusch. Eine Hundekette vielleicht oder ein knarrender Zweig, wenn man lange genug dort lauschte. Weiße Welt, Holloway mit seiner kleinen schwarzen Tasche, kein Geräusch, bittere Kälte, Vollmond klein und weiß, krumme Spur von Holloways Galoschen, Vega in der Leier hellgrün. Vega in der Leier hellgrün. Folgendes Gespräch dann auf der Schwelle. Nein, im Zimmer. Wieder oben im Zimmer. Folgendes Gespräch dann wieder oben im Zimmer. Holloway, mein lieber Bolton, es ist nun nach Mitternacht. Würdest du so gut sein? Kommt nicht weiter. Bolton, bitte, bitte. Totenstille dann. Kein Geräusch. Nur das Feuer. Lauter Kohle, die nun niederbrennt. Holloway auf der Kaminmatte versucht, seinen Hintern zu wärmen. Bolton. Wo ist Bolton? Kein Licht. Nur das Feuer. Bolton am Fenster. Mit dem Rücken zu den Vorhängen. Hält sie ein wenig auseinander mit der Hand, schaut hinaus. Weiße Welt, sogar die Turmspitze weiß bis zur Wetterfahne. Höchst ungewöhnlich, Stille im Haus, kein Geräusch. Nur das Feuer, keine Flammen mehr, Aschenglut. Glut. Sie schiebt sich, gleitet wie verstohlen. Unheimliches Geräusch. Holloway auf der Matte. Feiner alter Kerl, 6 Fuß, stämmig, gespreizte Beine. Die Hände hinterm Rücken halten die Schöße seines alten Überrocks. Bolton am Fenster. Stattliche Gestalt in dem alten roten Schlafrock. Den Rücken gegen die Vorhänge, die ausgestreckte Hand weitet den Spalt, schaut hinaus. Weiße Welt, große Not, kein Geräusch, nur die Aschenglut, Geräusch des Sterbens, sterbender Glut. Holloway, Bolton, Bolton. Holloway, alte Männer, große Not, weiße Welt, kein Geräusch. Hör dir das an. Schließ deine Augen und hör dir das an. Was könnte es sein? Ein Tropfen! Nochmal! Nein! Vater, Geschichten, Geschichten, Jahre um Jahre nur Geschichten. Bis ich begann, jemanden zu brauchen, der bei mir wäre. Irgendjemanden, einen Fremden, zu dem ich sprechen und mir einbilden könnte, er hörte mich. Jahrelang so. Und dann, nun, jemanden, der mich kannte in alten Tagen. Irgendjemanden, der bei mir wäre, dass ich mir einbilden könnte, er höre mich, was ich bin. Nun. Ging auch nicht. Auch da nicht. Versuche nochmal. Weiße Welt. Kein Geräusch. Holloway. Holloway sagt, er wolle gehen. Verdammt, die ganze Nacht an einem schwarzen Rost aufbleiben sollen. Begreift es nicht, einen Mann herauszurufen, einen alten Freund in Kälte und Dunkelheit. Einen alten Freund, dringend nötig, bring die Tasche mit, dann kein Wort, keine Erklärung, keine Wärme, kein Licht. Bolton, bitte, bitte. Holloway, keine Stärkung, kein Willkommen, durchkältet bis auf die Medulla, sich den Tod holen kann nicht begreifen, seltsame Behandlung, einen alten Freund, sagt, er wolle gehen, rührt sich nicht. Kein Geräusch. Sterbendes Feuer, weißer Strahl vom Fenster, grausige Szene, wollte Gott, er wäre nicht gekommen, geht nicht, Feuer aus, bittere Kälte, große Not, weiße Welt, kein Geräusch. Geht nicht. Geht nicht. Kann es nicht. Hör dir das an. Vater, du würdest mich nicht erkennen, du. Du würdest es leid sein, mich je gehabt zu haben. Aber du warst es schon. Ein Nichtsnutz. Das ist das Letzte, was ich von dir hörte. Ein Nichtsnutz. Kommst mit zu einem Sprung in die See? Nein. Los, komm schon, komm schon. Nein. Bohrender Blick. Zur Tür stapfen. Umdrehen. Bohrender Blick. Ein Nichtsnutz, das bist du. Und nichts anderes. Ein Nichtsnutz. Nochmal. Das Leben so zu knallen. Nichtsnutz. Wollte Gott, sie hätte es. Hast Ada nie gekannt? Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Einerlei, nun würde sie keiner mehr kennen. Was sie wohl gegen mich aufgebracht hat, meinst du? Das Kind wahrscheinlich. Das schreckliche kleine Geschöpf. Wollte Gott, wir hätten es nie gehabt. Ich pflegte, mit ihr durch die Felder zu spazieren. Jesus, es war furchtbar. Sie wollte meine Hand nicht loslassen. Und ich des Sprechens überdrüssig. Lauf mal, Adi, und schau dir die Lämmer an. Nein, Papa. Nun geh schon, geh schon. Nein, Papa. Los, geh schon, wenn es dir gesagt wird. Und schau dir die Lämmer an. Auch Ada. Eine Unterhaltung mit ihr. Das war sowas. So ähnlich wird die Hölle sein. Leeres Geschwätz neben dem Gemurmel der Lethe über die guten alten Tage, als wir wünschten, tot zu sein. Der Preis der Margarine vor 50 Jahren. Und heute. Der Preis von Blauband heute. Vater, ich bin es müde, mit dir zu sprechen. So war es immer. Über das ganze Gebirg mit dir wandern, immer zu sprechend und dann plötzlich verstummen und heim. Jämmerlich. Und kein Sterbenswörtchen davon zu niemandem über Wochen. Missmutiger kleiner Pankert. Er ist besser tot. Wärst besser tot. Ada. Ada! Ja? Bist du schon lange da? Eine kleine Weile. Warum hältst du inne? Kümmere dich nicht um mich. Soll ich wieder gehen? Wo ist Adi? Bei ihrem Klavierlehrer. Wirst du mir heute antworten? Du solltest nicht auf den kalten Steinen sitzen, das ist schlecht für deine Geschwulst. Richte dich mal auf, damit ich mein Schultertuch unter dich schiebe. Ist es so besser? Unvergleichlich, unvergleichlich. Wirst du dich neben mich setzen? Ja. So? Oder möchtest du lieber so? Es ist dir gleich. Ziemlich kühl, wie mir scheint. Ich hoffe, dass du deine Wollhose angezogen hast. Hast du deine Wollhose angezogen, Henry? Es ist Folgendes geschehen. Ich zog sie an und dann zog ich sie wieder aus. Und dann zog ich sie wieder an und dann zog ich sie wieder aus und dann zog ich sie wieder an und dann zog ich sie... Hast du sie nun an? Ich weiß nicht. Hufe. Hufe! Nochmal! Hast du sie gehört? Nicht gut. Im Galopp? Nein. Könnte ein Pferd auf der Stelle treten? Ich bin nicht sicher, ob ich weiß, was du meinst. Könnte einem Pferd beigebracht werden, dass es anhält und mit seinen vier Beinen auf der Stelle tritt? Oh. Die Pferde, auf die ich immer setzte, taten es alle. Lach. Doch, Henry, es kommt nicht alle Tage vor, dass ich einen Witz reiße. Lach doch, Henry mir zuliebe. Du möchtest, dass ich lache. Du konntest einst so bezaubernd lachen. Ich glaube, das hat mich zuerst angezogen. Das und dein Lächeln. Komm, es wird so sein wie in alten Zeiten. Vielleicht sollte ich mit dem Lächeln beginnen. Hat dich das angezogen? Nun will ich es noch mal versuchen. Ist noch etwas von dem alten Zauber drin? Oh, Henry. Hör dir das an. Lippen und Krallen. Davon loskommen, dass sie mich nicht erreichen könnte. Tibet. Wie? Beruhige dich. Und ich lebe an ihrem Rand. Warum? Berufliche Pflichten? Gesundheitliche Gründe? Familiäre Bindungen? Eine Frau? Irgendein altes Grab, von dem ich mich nicht losreißen kann. Hör dir das an. Wem gleicht es? Es gleicht einem alten Geräusch, das ich einst hörte. Es gleicht einem anderen Mal am gleichen Ort. Es war stürmisch, der Gischt flog über uns. Seltsam, es sollte damals stürmisch gewesen sein. Und nun ruhig. Lass uns aufstehen und gehen. Gehen? Wohin? Und Adi? Sie würde sehr betrübt sein, wenn sie käme und merkte, dass du ohne sie gegangen wärst. Was hält sie wohl auf? Werde ich jetzt mein Stück spielen, bitte? ist schweigsam heute. Es genügte nicht, sie in die Welt zu setzen. Sie muss auch Klavier spielen lernen. Sie muss es lernen. Sie soll es lernen. Das und reiten. Jetzt, Miss, Ellbogen ran, Miss, Hände runter, Miss. Jetzt, Miss, Rücken gerade, Miss, Knie ran, Miss. Jetzt, Miss, Bauch rein, Miss, Kopf hoch, Miss. Jetzt, Miss, Blick raus, Miss. Jetzt, Miss, jetzt, Miss, jetzt, Miss, jetzt, Miss, jetzt, Miss. Woran denkst du? Ich habe nie Unterricht gehabt, bis es zu spät war. Mein Leben lang habe ich es bedauert. Was war noch deine starke Seite? Ich habe es vergessen. Oh, Geometrie, glaube ich. Ebene und räumliche. Zuerst Ebene, dann räumliche. Warum stehst du auf? Ich dachte, ich könnte mal versuchen, bis an den Rand des Wassers zu gehen. Und zurück. Meine alten Knochen recken. Und warum tust du es nicht? Bleib nicht so grübeln da stehen. Bleib nicht so stier da stehen. Stiefeln ins Wasser. Nicht. Liebling. Nicht. Liebling. Bleib nicht so gaffend da stehen. Setz dich. Auf das Schultertuch. Fürchtest du, wir könnten uns berühren? Henry. Ja. Du solltest einen Arzt aufsuchen wegen deines Sprechens. Es hat sich verschlimmert. Was soll Adi davon halten? Weißt du, was sie mir einmal sagte, als sie noch ganz klein war? Sie sagte, Mutti, warum spricht Vati immer zu? Sie hörte dich auf der Toilette. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Vati. Adi. Ich sagte dir, du solltest dir erzählen, dass ich betete. Dass ich Gebete brüllte zu Gott und seinen Heiligen. Es ist nicht gut für das Kind. Es ist unsinnig zu sagen, es bewahre dich davor, sie zu hören. Es bewahrt dich nicht davor, sie zu hören, Und selbst wenn es so wäre, solltest du sie nicht hören. Da muss etwas nicht stimmen in deinem Gehirn. Das sollte ich nicht hören. Ich glaube nicht, dass du sie hörst. Und wenn du sie hörst, was ist denn schon dabei? Es ist ein liebliches, friedliches, weiches, besänftigendes Geräusch. Warum hast du es? Und wenn du es hast, warum hältst du dich davon nicht fern? Warum kommst du immer wieder hier herunter? Da stimmt etwas nicht in deinem Gehirn. Du solltest Holloway aufsuchen. Er lebt doch noch, nicht wahr? Stöße. Ich brauche Stöße. Wie diese. Stein. Stein. Stein. So ist das Leben. Nicht dieses. Saugen. Und warum leben? Warum leben, Henry? Ist jemand da? Keine Sterbensseele. Das dachte ich mir schon. Als wir uns danach sehnten, ihn für uns allein zu haben, war immer jemand da. Jetzt, wo es nicht mehr darauf ankommt, ist der Platz ganz verlassen. Ja, du konntest es nie leiden, bei galanten Gelegenheiten gesehen zu werden. Bei der kleinsten Rauchfahne am Horizont zogst du dein Kleid zurecht und stecktest deinen Kopf in den Manchester Guardian. Das Loch ist noch da nach all den Jahren. Das Loch ist noch da. Welches Loch? Die Erde ist voll von Löchern. Wo wir es endlich zum ersten Mal zustande brachten. Ach ja, ich meine mich zu erinnern. Der Platz hat sich nicht verändert. Er hat sich doch verändert. Ich kann es sehen. Es ist eine Nivellierung im Gange. Wie alt ist sie jetzt? Ich habe das Gefühl für die Zeit verloren. 12? 13? 14? Ich könnte es dir wirklich nicht sagen, Henry. Wir brauchten lange, um sie zu kriegen. Jahrelang tappten wir daneben. Aber wir schafften es schließlich. Wir kriegten sie schließlich. Hör dir das an. Es ist nicht so schlimm, wenn man draußen ist. Ich hätte vielleicht doch zur Handelsmarine gehen sollen. Es ist nur an der Oberfläche so, weißt du. Darunter ist alles so still wie im Grab. Kein Geräusch. Den ganzen Tag, die ganze Nacht. Kein Geräusch. Nun schleppe ich das Grammophon immer mit mir herum. Aber ich vergaß es heute. Es ist sinnlos. Es ist sinnlos, es übertäuben zu wollen. Such Holloway auf. Lass uns ein wenig rudern. Rudern? Und Adi? Sie würde sehr betrübt sein, wenn sie käme und merkte, dass du ohne sie weggerudert wärst. Wer war soeben bei dir, bevor du zu mir sprachst? Ich versuchte, bei meinem Vater zu sein. Oh. Dem steht nichts im Wege. Ich meine, dass ich versuchte, ihn dazu zu bringen, bei mir zu sein. Ich finde dich heute noch etwas schroffer als gewöhnlich, Ada. Ich fragte ihn, ob er dich je gekannt hätte. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Na und? Er antwortet nicht mehr. Ich nehme an, dass du ihn zugrunde gerichtet hast. Du hast ihn lebend zugrunde gerichtet und nun richtest du ihn tot zugrunde. Die Zeit kommt, da man überhaupt nicht mehr mit dir sprechen kann. Die Zeit wird kommen, da gar niemand mehr mit dir sprechen will. Nicht einmal Fremde. Du wirst mit deiner Stimme ganz allein sein. Es wird in der Welt keine andere Stimme geben als deine. Hörst du mich? Ich kann mich nicht erinnern, ob er dich kannte. Du weißt, dass er mich kannte. Nein, Alter, ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich habe fast alles vergessen, was mit dir zusammenhing. Du warst nicht da, nur deine Mutter und deine Schwester. Ich war gekommen, um dich abzuholen, wie verabredet. Wir wollten zusammen baden gehen. Hör zu. Hör zu. Warum halten die Leute immer mitten in dem, was sie gerade sagen, inne? Keiner von ihnen wusste, wo du warst. Dein Bett war unbenützt geblieben. Sie schrien sich alle gegenseitig an. Deine Schwester sagte, dass sie sich von den Klippen stürzen wollte. Schließlich stand dein Vater auf, ging hinaus und knallte die Tür zu. Ich ging kurz danach weg und kam auf der Straße an ihm vorbei. Er sah mich nicht. Er saß auf einem Fels und schaute hinaus auf die See. Ich habe seine Haltung nie vergessen. Und doch war sie gar nicht ungewöhnlich. Du hattest sie bisweilen. Vielleicht nur die Starrheit, als ob er versteinert wäre. Ich konnte es nie fassen. Nur weiter. Nur weiter. Mach doch weiter, Alter. Jede Silbe ist eine gewonnene Sekunde. Das ist alles, fürchte ich. Fahr nun fort mit deinem Vater oder deinen Geschichten oder was du auch immer machtest. Kümmere dich nicht mehr um mich. Ich kann nicht. Ich kann es nicht mehr. Du hast es noch gekonnt, soeben bevor du zu mir sprachst. Ich kann es jetzt nicht mehr. Christus. Was ich meine. Es gibt Haltungen, die einem aus erklärlichen Gründen im Gedächtnis bleiben. Zum Beispiel die Neigung eines Kopfes, der gebeugt ist, während man vermutete, er sei erhoben und umgekehrt. Oder eine Hand, die in der Luft hängt, als ob sie dort vergessen worden wäre. So etwas aber bei deinem Vater, als er an jenem Tag auf dem Felsen saß, nichts davon. Keine Einzelheit, auf die man mit dem Finger zeigen konnte, um zu sagen, wie sonderbar. Nein, ich habe es nie fassen können. Vielleicht, wie gesagt, nur die vollkommene Starrheit des ganzen Körpers, als ob aller Atem ihn verlassen hätte. Kannst du mit diesem Unsinn etwas anfangen, Henrik? Ich kann versuchen, es noch ein wenig fortzusetzen, wenn du wünschst. Nicht? Dann werde ich nun wieder gehen. Noch nicht. Du brauchst nicht zu sprechen. Nur zuhören. Nicht einmal bei mir sein. Ada. Ada. Hufe! Christus! Ging kurz darauf weg, kam auf der Straße an ihm vorbei, sah sie nicht, schaute hinaus auf die nicht auf die See, unmöglich. Es sei denn, er wäre an der anderen Seite herumgegangen. Bist du an der Klippenseite herumgegangen? Vater, musst wohl, nehme ich an. Steht da und betrachtet dich eine Weile, dann weiter den Weg hinunter zur Tram, hinauf auf das offene Oberdeck und nimmt vorne Platz. Nimmt vorne Platz. Fühlt sich plötzlich unbehaglich und geht wieder hinunter. Schaffner, anders überlegt, Miss, geht zurück, den Weg hinauf, keine Spur von dir. Sehr unglücklich und unbehaglich, treibt sich ein Weilchen da herum, kein Mensch weit und breit, kalter Wind von der See her, geht zurück den Pfad hinunter und nimmt die Tram nach Hause. Nimmt die Tram nach Hause. Christus. Mein lieber Bolton, wenn du eine Spritze haben willst, Bolton, so lass deine Hose runter und ich werde dir eine geben. Ich habe eine Panhysterektomie um 9. Meinte natürlich die Anästhesie. Feuer aus, bittere Kälte, weiße Welt, große Not. Kein Geräusch. Bolton beginnt mit der Gardine, nein, mit dem Vorhang zu spielen. Schwer zu beschreiben. Zieht ihn zurück, nein, rafft ihn irgendwie an sich und das Mondlicht flutet herein. Dann lässt er ihn zurückfallen, schweres Sammetzeug, und pechschwarz ist das Zimmer. Dann rafft er ihn wieder an sich. Weiß, schwarz, weiß, schwarz. Holloway, hör um Gottes Willen auf damit, Bolton. Willst du mich umbringen? Schwarz, weiß. Schwarz, weiß, zum wahnsinnig werden. Dann entflammt er plötzlich ein Streichholz. Bolton tut es. Er zündet eine Kerze an, hält sie hoch über seinen Kopf, geht herüber und blickt Holloway stracks in die Augen. Kein Wort, nur der Blick. Das alte blaue Auge ganz glasig, mit verschlissenen Lidern, ohne Wimpern, überfließend, und die flackernde Kerze über seinem Kopf. Tränen. Großer Gott, nein! Kein Wort, nur der Blick, das alte blaue Auge. Holloway, wenn du eine Spritze haben willst, sag es. Und lass mich zum Teufel hier heraus. Wir haben die schon erlebt, Bolton. Verlange nicht, dass ich es noch einmal durchmache. Bolton. Flackert und tropft überall hin. Nun niedriger. Der alte Arm ist müd. Nimmt sie in die andere Hand und hält sie wieder hoch. So ist es. So war es immer. Nacht. und kalte Asche. Und der flackernde Schein in deiner alten Faust. Und du sagst, bitte, bitte. Von den Armen. Anna. Vater. Christus. Hält sie wieder hoch, böse Welt, starrt Holloway an, ertränkte Augen, wird nicht wieder fragen, nur der Blick. Holloway bedeckt sein Gesicht. Kein Geräusch. Weiße Welt. Bittere Kälte. Grausige Szene. Alt. Männer, große Not, geht nicht. Geht. Christus! Kleines Buch. Heute Abend nichts. Heute Abend. Morgen. Morgen. Klempner um 9, dann nichts. Klempner um 9. Ach ja, der Abfluss. Samstag nichts, Sonntag nichts den ganzen Tag. den ganzen Tag nichts. Den ganzen Tag, die ganze Nacht nichts. Im Frühjahr 1956, als Warten auf Godot nach einer langen Pressekampagne in England auch in den Vereinigten Staaten für Aufsehen sorgte, versuchte Beckett, das Stück Endspiel zu Ende zu bringen. Seit 1952 schrieb er immer wieder Anfänge eines neuen Bühnenstücks. 1956 begann er, das fertige, zweiaktige Endspiel in einen Einakter umzuschreiben. Mitten in dieser Periode der inneren Unsicherheit wurde Beckett durch die Erfolge von Godot immer bekannter. Der Mitarbeiter der New York Times, Israel Schenker, gelang es, mit Beckett ein Gespräch zu führen. In diesem ersten wichtigen Interview, einem der wenigen überhaupt, sagte der irische Autor: Ich schrieb mein ganzes Werk sehr schnell, zwischen 1946 und 1950. Seitdem habe ich nichts geschrieben. Jedenfalls nichts, das ich für wichtig halte. Die französischen Arbeiten brachten mich an den Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich immer wieder dasselbe sagte. Bei einigen Autoren wird das Schreiben umso leichter, je mehr sie schreiben. Bei mir wird es immer schwieriger. Für mich wird der Bereich der Möglichkeiten immer kleiner. Mein ganzes Werk, damit meint Beckett vor allem die Romantrilogie Molloy, Malone stirbt, Der Namenlose. Godot, zwischen dem zweiten und dritten Teil geschrieben, sei als eine Zerstreuung entstanden, eine Erholung von der Arbeit am Roman, hat der Autor wiederholt festgestellt. In dem letzten Buch, Der Namenlose, löst sich alles auf. Kein Ich, kein Haben, kein Sein, kein Nominativ, kein Akkusativ, kein Verb. Es gibt keinen Weg weiter. Der Namenlose hat mich in eine Situation gebracht, aus der ich mich nicht herausziehen kann. Im Roman Der Namenlose herrscht volle Desintegration. Auf der Suche nach dem wesentlichen Ich, das die Struktur individueller Existenz bestimmt, gelangt Beckett in eine Sackgasse, in der Grenzen zwischen dem Ich und der Welt, dem Erzähler und dem Erzählten, dem Subjekt und dem Objekt diffus werden. Am Ende bleibt nur die Rede, die sich nach Kategorien von Zeit, Raum und Subjektivität nicht mehr ordnen lässt. Mit der Hinwendung zur Form des Dramas konnte Beckett die Ausweglosigkeit, in die ihn die Radikalität der Romane geführt hatte, überwinden. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil das Theater eine körperliche Anwesenheit der Personen garantiert. So war es mit Warten auf Godot, einem Stück, in dem auf der Bühne bedeutet, ein Platz, wo fünf Personen miteinander sprechen, sich bewegen und begegnen können. Godot brachte eine Erleichterung. Das weitere Schreiben wird jedoch für Beckett immer schwieriger. Der zweite Schritt auf die Bühne ist mit vielen Fehlschlägen verbunden. Endspiel wurde mit Mühe 1957 fertig. Die dargestellte Welt ist zusammengeschrumpft, die Figuren sind nicht mehr im Freien, können sich auch nicht frei bewegen. Zwei Körper in Mülltonnen, ohne Beine. Als der Autor sich immer noch mit dem Text von Endspiel auseinandersetzte, gelang ihm nochmal die Flucht in ein anderes Genre, erst in eine Pantomime, die Act sans parole heißt, dann in ein Hörspiel. Er schrieb, offensichtlich ohne viel Mühe, Alle, die da fallen. Was Godot für das Bühnendrama war, sollte Alle, die da fallen, für das Hörspiel sein. Beckets zugänglichstes und verständlichstes Werk und zugleich sein figurenreichstes. Mit 11 Rollen hat Alle, die da fallen, die umfänglichste Besetzung aller seiner Dramen. Ausgenommen das unveröffentlichte Stück Eleutheria aus dem Jahre 1947. Becketts erstes Hörspiel ist auch sein konventionellstes, denn mit dem ersten Werk in jedem Genre geht Beckett einen Schritt zurück. Jedes Mal, wenn er sich einem neuen Medium nähert, macht er einen kleinen Schritt zurück in die Richtung des Konventionellen. Dem Grundgesetz seiner Entwicklung als Autor kann er jedoch nicht entkommen. Und das heißt, von außen nach innen, von der Bewegung zur Stille, von der Rede zum Schweigen, von der Landschaft des In-der-Welt-Seins zur Landschaft des Innern. Die einzig mögliche geistige Entwicklung richtet sich in die Tiefe. Nicht das Ausdehnen, sondern das Zusammenziehen ist die Grundform seiner künstlerischen Entwicklung. Diese Einsicht formuliert Beckett bereits 1931 in seinem Essay über Proust. Nur die Forschung ist fruchtbar, die ausgräbt, in die Tiefe geht, ein Zusammenziehen des Geistes, ein Hinuntersteigen bedeutet. Der Künstler ist aktiv, er zieht sich aus der Nichtigkeit der äußeren umgebenden Phänomene zurück und wird in das Innerste des Strudels gezogen. Wie die künstlerische Entwicklung, so ist auch die vom Künstler dargestellte Welt dem Gesetz des Zusammenziehens unterworfen. Für Beckett ist die Aufgabe des Künstlers, dem Oberflächlichen den Rücken zu zeigen und sich dem Tiefen zuzuwenden. Grenzenlos ist seine Abneigung gegen die zeilenschinderische Vulgarität einer Literatur der Beschreibungen, wie es im Proust-Essay heißt. Eine Literatur der Notizen stellt er die Literatur des Kopfinnern entgegen. Und seine Werke drücken ständig diese Überzeugung aus, mit Hilfe zahlreicher Sprachfiguren und Bühnentechniken. Zusammenschrumpfen ist eine rhetorische Figur der Verinnerlichung. Askese, ein sich selbst zugefügtes Gebot. Das bedeutet auch, dass die materielle, substanzielle Basis der Werke immer brüchiger wird. Alle, die da fallen, brachte eine Zerstreuung. Aschenglut ist wieder eine schwere Stunde, für Beckett eine harte Arbeit. Wenn das erste Hörspiel noch einen fast realistisch anmutenden Handlungsrahmen aufweist, besteht wenig Zweifel daran, dass dies bei Aschenglut nicht zutrifft. Alles dreht sich um Henry und er wird zum Maßstab aller Handlung, aller Erscheinungen. Was in Alle, die da fallen, noch eine Andeutung darstellt, wird im nächsten Hörspiel Wirklichkeit. Alle Stimmen sind Henry. Oder genauer gesagt, alle Stimmen entstehen in Henrys Kopf. Die Manuskriptfassungen von Aschenglut zeigen, dass der Autor ursprünglich einen Dialog für vier Stimmen schreiben wollte. Sie hießen Henry damals, Henry jetzt, Vater und Eddie. Erst später entscheidet er All his voice, alles seine Stimme. Alle Stimmen sollen durch Henrys Stimme hindurchtönen. Die Stimme von Ada und die Szenen mit Eddie kamen erst später hinzu. Sie waren nicht im Monolog enthalten. Dass Ada nicht real anwesend ist, sondern nur als Stimme heraufbeschworen wird, beweist die erst später hinzugefügte Regieanweisung: kein Geräusch, als sie sich hinsetzt. Und auch die Anweisung Ende der Beschwörung ist eine spätere Bemerkung, handgeschrieben auf dem Typoskript, das jetzt in der Bibliothek des Dubliner Trinity College liegt. Am Anfang hatte Beckett ein Familiendrama entworfen. Reste des Handlungsrahmens sind noch da. Sie sind ein Teil der Vergangenheit. Die Geschichte einer misslungenen Ehe, in die sich das Triviale hineinschleicht, die Gespräche über Preise der Butter und so weiter. Vor allem aber die Geschichte des Todes des Vaters und der Testamentsvollstreckung. Die Anknüpfungen an die Außenwelt gehören in erster Linie der familiären Vergangenheit an. Die Gegenwart, also alles, was wir hören, bedeutet für Henry das Alleinsein, das Erzählen und das Evozieren. Zwingt sich die Vergangenheit dem Protagonisten Henry auf oder ist er es selbst, der sie evoziert? Diese Frage stellt ein Dilemma dar, das bei den Hörern keine Lösung finden kann. Freilich werden die Stimmen der Frau und der Tochter Henrys von ihm heraufbeschworen. Erst versucht er sie nachzuahmen, dann kommen sie direkt zu ihm. Seine gegenwärtige Situation besteht aus drei Elementen. Er macht Geräusche der Hufe, er evoziert die Stimmen und er erzählt seine Geschichte. Auch weiterhin benennt er die Geräusche, die wir hören. Dieses Geräusch, das du hörst, ist die See. Auf ähnliche Weise könnte er sagen, diese Stimme ist Ada, diese ist Eddie. Hör dir das an, lautet sein ständig wiederholter Appell. Unklar ist, an wen er sich richtet, an seinen Vater, an sich selbst oder an uns, die Zuhörer. Obwohl die Figur des Vaters so wichtig ist, kommt die Stimme des Vaters nie zur Sprache. Als ich Beckett einmal danach fragte, antwortete er, sein Vater ist die ganze Zeit mit ihm. Der Autor wollte aber die Vermutung weder bestätigen noch verneinen, dass das Geräusch des Meeres die wahre Stimme des Vaters darstellt. Das Geräusch des Meeres scheint außerhalb von Henrys Macht zu sein. Selbst wenn er der Urheber der Geschichte, der Stimmen und der Hufschläge ist, muss er bei dem aufdringlichen Meer passiv bleiben. Es sei denn, dass er spricht. Dies wirkt als einzig echter Dialog des Hörspiels. Henry und das Meer. Er spricht, um das Meer zu übertönen. Das Meer erinnert ihn an seine Vergangenheit, seinen Vater. Und da er Schuldgefühle wegen des Todes seines Vaters hat, erinnert es ihn an sein Vergehen. Durch Sprechen will Henry das Meer zum Schweigen bringen, zugleich aber mit dem Vater zusammen sein. Dies ist widersprüchlich, da das Meer dem Tod gleicht, dem seines Vaters und dem eigenen. Das Motiv des Meeres ist bei Beckett eindeutig mit dem Tod verbunden. Und mit dem Tod konfrontiert zu sein, das versetzt Henry in Angst und zieht ihn gleichzeitig an. Das Sprechen gleicht dem Leben, Schweigen dem Tod. Die originelle Idee, die Beckett in diesem Stück einsetzt, besteht darin, dass er die Pause, also das fehlende Geräusch, durch das Geräusch der Meereswogen ersetzt. Als Zeittakt deutlicher als die Pause. Das Geräusch des Meeres, das Henry zugleich in Angst versetzt und anzieht, wird zur Todesahnung. Ähnlich ist es mit seiner Erzählung von Bolton und Holloway, die ebenfalls Todesgedanken wachruft. Als Rettung und Furcht zugleich erscheint das Ende, das sich der umhergetriebene Bolton von der möglicherweise tödlichen Spritze des Arztes Holloway erhofft. Diese Geschichte, eine Projektion von Henry, ist voller Signale, die nie über eine Andeutung hinausgehen. Elemente der Kreuzigungsgeschichte etwa und Zitate aus Shakespeare. Unklarheit und Mehrdeutigkeit sind ein zentrales Merkmal dieses vielleicht schwierigsten Textes von Samuel Beckett. Ein Eindruck, der sich aus dem rein akustischen Charakter des Werkes ergibt. Als der französische Theaterregisseur Paul-Louis Mignon Beckett nach der Möglichkeit fragte, das Stück auf die Bühne zu bringen, antwortete ihm Beckett: Aschenglut beruht auf einer Unentschiedenheit. Die Worte kommen aus dem Dunkel. Hat der Protagonist eine Halluzination oder lebt er in der Wirklichkeit? Eine Bühneninszenierung würde diese Unentschiedenheit auflösen. Sie hörten Aschenglut, ein Hörspiel von Samuel Beckett aus dem Englischen von Erika und Elmar Tophofen. Eine Gemeinschaftsproduktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk. Musik Johannes Aschenbrenner, Regie Donald McWinney. Es spielten Henry, Hans Mahnke, Ada, Edith Herdigen, Reitlehrer Friedrich von Bülow, Klavierlehrer Hans Gogel, Adi, Henriette Peters. Den begleitenden Essay schrieb Marek Kischirski. Es sprachen Charles Wirz und Friedrich von Bülow, Regie Johannes Hertel.